Hallo Chris. Ja, hallo Ricky. Liebe Freunde, jetzt ist es endlich soweit. UFC Berlin klopft an unsere Haustür und wir kennen keinen einzigen Fighter auf der Card. So sieht's aus. Deswegen habe ich die letzten so 4-5 Tage genutzt, mir alle Kämpfer mal auf YouTube zusammengesucht, dann via FoxTube runtergeladen und eigentlich so von jedem Minimum eine Stunde eher mehr Material mir zu Gemüte geführt, bisschen Wikipedia und Sherdog dann noch durchstöbert. Und jetzt versuche ich euch zusammen mit Chrissy Moltisanti diese Prelims für die UFC Fight Night in Berlin am 31. Mai schmackhaft zu machen. Chris, du bist ja letzten Endes, kann man sagen, ungehalten fast schon. Du kannst es im Endeffekt nicht abwarten. Richtig. Also gerade von den Prelims kenne ich Yuri Alcantara und dann natürlich Nick Hein. Jetzt lass uns mal das nicht so schlecht machen. Ich möchte das überhaupt nicht schlecht reden. Ich möchte damit jetzt nur die Wertigkeit dieser jetzt aufgenommenen MMA-Radio-Ausgabe noch im Vordergrund stellen, denn du hast dir die Arbeit gemacht in den letzten 4, 5, 8 Wochen, dir die ganzen Kämpferbiografien durchzulesen und Fights-Historien anzugucken. Und da freue ich mich schon arg drauf, denn man muss wirklich mal sagen, die Prelims sind namenstechnisch nicht stark besetzt, aber wenn du sie uns jetzt schmackhaft machst mit einigen Sachen, die mir jetzt zwar noch fremd sind, aber hoffentlich gleich nicht mehr fremd sein werden, dann werde ich mir einen Arsch abfreuen. Ja, also darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich wollte noch kurz sagen, solltet ihr jetzt hier auch damit rechnen, dass wir die Main Card besprechen? Das wird nicht der Fall sein. Die Main Card besprechen wir nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich persönlich finde diese Ankündigungen oder diese Vorstellungen von Fight Cards nur bedingt interessant. Also spätestens nach so einer halben, dreiviertel Stunde habe ich dann auch gar keinen Bock mehr drauf, mir jetzt wieder was von irgendjemandem erzählen zu lassen über irgendeinen Kämpfer, von dem ich noch nie was gehört habe. Und deswegen splitten wir das so ein bisschen auf. Denn klar, braucht man nicht lange drum rumreden. Das Problem ist, diese Card ist nicht gerade vollgepackt mit Topstars. Tollen Sachen, die das Leben ist, schöner machen. Weißt du, das ist ja ein Kritikpunkt, den ich in letzter Zeit häufiger gehört habe. Nicht nur in Bezug auf die Berlin-Card, sondern auch auf die Brasilien-Card, auf die Dublin-Card. Alle feiern zum Beispiel die Dublin-Card ab. Ja, wegen Conor McGregor etc. Ja, wegen dem Main-Event. Die Iren finden das gar nicht so geil. Hä? Ja, die sagen, ja, für uns ist das halt einfach nur eine weitere Cage-Warrior-Show. Also das ist ja da auf der Insel die führende, würde ich mal sagen, Organisation in Sachen MMA. Und es ist ja letzten Endes auch bei uns in Deutschland so. Die Kämpfer, die man da sieht, sind bis auf Ausnahmen, aber großteilig wohlbekannte Kämpfer hier aus der Region oder, sag ich mal, aus Europa, die man halt dann auch mal in Polen, Schweden, England oder in Holland schon mal begutachten konnte. Und mit Sicherheit, habe ich Deutschland schon gesagt, auch in Deutschland. Und diesen Kritikpunkt bringen auch immer wieder die brasilianischen Fans an und sagen, Leute, wir wollen nicht unsere, also ab und zu ist es okay, wenn wir mal Brasilianer sehen, aber wir wollen natürlich auch die Topstars aus den USA bei uns sehen und aus Japan und dann auch aus Mexiko, hier spreche ich Cain Velasquez an oder so. Und das ist ein Kritikpunkt, finde ich, den muss sich die UFC gefallen lassen. Also ich finde, die sollten das ein bisschen besser abmixen, so ihre Card, dass es nicht zu lokal basiert ist einfach. Das finde ich wirklich ein bisschen kacke. Nicht nur jetzt hier mit der Berlin-Card, sondern ganz allgemein finde ich das immer ein bisschen kacke. Ich meine, das jetzt mit Conor McGregor und so ist verständlich, aber da geht es dann wahrscheinlich den Fans aus Irland eher dann um die Prelims und ja auch dann um Kämpfer, die wir jetzt wieder nicht kennen. Also das kannst du nicht nachvollziehen? Selbstverständlich kann ich das nachvollziehen. Ich bin wieder völlig in so einer Art Trance. Was ist denn los? Ich bin überhaupt gegen, ich höre zu. Ach so. Also ich finde, sie haben, das haben wir ja in der letzten Ausgabe schon besprochen. Naja, aber dass so das jetzt so in so, so einem Lokalkolorit jetzt verfällt, das ist natürlich einerseits verständlich. Andererseits finde ich schon, das habe ich seitdem das Main Event Marc Muñoz gegen Gegard Mousasi feststeht, finde ich, man sollte ein Top-Mega-Main-Event da immer hinstellen. Da rede ich jetzt nicht von dem Ken Velasquez oder sonst irgendwem, sondern, weiß ich nicht, von ein, zwei Kategorien größer als jetzt hier Number 7-Ranked Marc Muñoz oder so, weil damit drawnst du auch automatisch Leute aus Großbritannien, dass du da Leute ein... dass du Zuschauer bekommst, die halt auch mal aus Großbritannien kommen oder so. Ich meine, wo ist das Problem? Von London, Manchester nach Berlin zu fliegen und dann hier zum Event zu gehen. Also da finde ich das absolut legitim, dass man da jetzt rumjammert und dass man da jetzt sagt, mit Gegard Mousasi gegen Marc Muñoz, das ist ein Main Event, da muss man erstmal durchatmen. Also was definitiv der Fall ist, ist, dass viele Amerikaner nicht gerne in Europa kämpfen, ist natürlich verständlich, langer Flug etc. pp. Aber aus meiner Sicht braucht man noch nicht mal unbedingt einen größeren Namen als Marc Muñoz. Mir persönlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, würde es reichen, wenn dann zum Beispiel noch so ein Jamie Warner mit auf der Card wäre oder auch mal so ein Abel Trujillo fällt mir natürlich da sofort ein, eben weil er ja gegen Jamie Warner diesen geilen Kampf hatte. Ich glaube, das sind so Leute, die könnte man uns dann auch mal mit herschicken, wenn sie überhaupt hier kämpfen wollen. Hector Lombard wird jetzt für die China-Card, Fight Night in China zum Beispiel, gehandelt. So jemand kannst du auch hier auf die Card stellen. Oder der zuletzt uns sehr gut gefallen hat, ja, wie heißt er nochmal? Soldier of God. Ach so, gibt's doch unser Kubaner. Roman Romero. Joel Roman, genau. Joel Roman. Der zum das Beispiel. Das wäre geil gewesen. Den hätte man auch. Ja, oder einfach, der ist jetzt verletzt, aber so vom Kaliber eines Ian McCall. Ist jetzt nicht der allergrößte Star, ja. Aber fände ich geil, ey. Fände ich richtig geil. So ein Kaliber, das wäre cool. Sieht halt gleich mal anders aus auf der Karte. Mhm. Gut, wir wollen ja auch gar nicht lang rumlamentieren. Ich denke mal, da werde ich in den nächsten Ausgaben häufiger mal drauf zu sprechen kommen, was jetzt hier gut und was weniger gut läuft. Das sei noch an der Stelle kurz verraten. Es gibt ja wirklich jetzt Ausgaben noch und nöcher. Ja, es geht heute los. Kann man sich ja im Endeffekt jetzt also auch selber denken, dass es heute losgeht. Dann geht's weiter am Samstag mit den News und einer Pay-Per-View-Ausgabe zu UFC 173, Chris. Und ich kann dir schon wieder verraten, ich habe Facts. Einmal ganz ehrlich, ich habe die Melli heute Morgen vorgelesen. Mhm. Ja, direkt hat die mich angesquirtet. Ja, schön. Von oben bis unten, weil die Facts hat, also die haben eine Auswirkung. Das sind und das, ich bin sprachlos. Also das wird's geben. Dann gibt's am Montag die erste News-Spezialausgabe. Da wird's dann nicht unbedingt nur um Berlin gehen. Da wird's dann auch um das tagesaktuelle Geschehen gehen. Und was es mir insgesamt geht, ist halt, dass ihr wirklich auf dem aktuellen UFC-Stand seid. Dann immer. Ja, also wir werden da mit Sicherheit dann auch über UFC 173 ein bisschen sprechen, etc. pp. Am Dienstag gibt's dann unsere normale Ausgabe. Da rekapitulieren wir UFC 173, Chris. Würde ich mal so... Und ich... Es ist im Bereich der Möglichkeit... dass wir eventuell am Montag eine Fight-Ausgabe machen, denn ich erwarte höchste MMA-Kunst vom Main Event. Ach so, ja, also an der Lust wird's bei mir nicht scheitern, wenn dann an der Zeit, aber das lassen wir auf uns zukommen. Mittwoch, habe ich ja schon gesagt, präsentieren wir euch die Main Card von der Fight Night, der anstehenden in Berlin. Und dann setze ich mich schon in den Flieger und fliege nach Berlin und ab Donnerstag ist mein Plan, täglich von Berlin auszusenden. Ist nur noch die Frage, wie es erstens mit dem Internet aussieht im Hotel, aber da könnte man ja auch, keine Ahnung, sich in Starbucks reinsetzen. Ach so. Ja. Aber. Ja, zur Not kannst du auch tessern. Das Hauptproblem ist, glaube ich, mein MacBook Pro, was ich nochmal mitnehmen muss. Und ich habe leider noch keine SSD verbaut. Sprich, das könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wir werden sehen und ja, ich werde alles tun, um euch immer mal wieder auf dem Laufenden zu halten. Freitag in einer Woche, nicht vergessen, Hörertreffen 21 Uhr im BBI. Wer da Interesse hat, kontaktiert mich. Twitter, Facebook, sonst was. Ja. So. Du bist der große, schlanke Mann mit der blauen Rose im Revers. 89,7 Kilo, Chris, zum ersten Mal seit 6 Jahren unter 90 Kilo. Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Sagt ihr. Dieser Mighty Mouse, der wird sich noch warm anziehen. Ja. In Dorsten. Gut, also, kommen wir mal zur Card an sich, bevor wir hier die Leute mit unserem... Wollte eigentlich noch was vorab fragen. Na dann? Hast du die 4. Folge Embedded geguckt? Ja. Die schönste Sendung der Welt. Ja. Es war so ein bisschen konstruiert, gebe ich zu, von Dan Henderson mit den Fressalien zu Daniel Cormier. Ich fand die Reaktion von DC ganz geil. Ich bin ein kompletter Fan von diesem Embedded-Ding. Wie viele Folgen kommen denn da noch? Ja, das soll jeden Tag. Naja, was heißt denn jeden Tag? Jeden Tag eben. Jetzt, bis das Event stattfindet. Heute Nacht kommt eine. Kommt das Embedded immer jetzt zu Pay-Per-Views? Weiß ich nicht, ob sie das immer machen, aber zu diesem Pay-Per-View. Das wäre ja wunderschön. Das ist ja die tollste Show der Welt. Ja, die machen das nächste Woche dann auch mit uns, glaube ich, hier, die UFC. Ja, hat der Stocki schon geschrieben, MMA Radio Embedded in Berlin. Das wird's auf jeden Fall, ich bestelle mir dann allerdings 25 Kilo Hähnchenschenkel. Mhm. Ja, du kennst mich ja, Chris, ein bisschen, deswegen äußere ich mich jetzt nicht weiter zu dieser Sendung. Don't believe the hype. ist einfach so. Ich bin da so. Ja, es wird mir zu, es wird ja jetzt gerade so getan, als ob sie damit YouTube neu erfunden hätten. Also das ist okay, aber auch nicht mehr. Ich fand die ersten beiden Ausgaben oder vor allem die erste fand ich eigentlich am besten. Und jetzt finde ich, baut es eher ein bisschen ab. Also ist klar, es ist interessant, was da passiert, aber es ist jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht so, dass ich da saß und denke, oh cool oder so. Ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen auf der Kauleiste. Das ist das Wichtigste und ich halte jetzt das Maul. Ich vermiese euch doch nicht den Spaß an eurer YouTube-Show. Ich wusste gar nicht, dass Gina Carano so hot ist, sein kann. Doch. Das wusste ich nicht. Naja, jetzt heißt es. Mhm. So, also, Fight Night am 31. Das ist alles im Endeffekt Old News. Aber was ich vorhin schon, bevor wir hier aufgenommen haben, erzählen wollte... Ich habe jetzt von der UFC endlich so einen Ablaufplan bekommen, wie das am Freitag, Samstag, natürlich auch schon am Mittwoch und so weiter und so fort alles ablaufen wird. Der Mittwoch, Donnerstag können wir mal außen vor lassen. Interessant ist der Freitag, denn wer zu den Weigh-ins kommen möchte, der kann das tun. Die Weigh-ins beginnen um 16 Uhr und 15.30 Uhr werden praktisch die Türen geöffnet für... jeden, der dabei sein will. Denn die Weigh-ins sind kostenlos und für jeden besuchbar, letzten Endes. 16 Uhr, wie gesagt, gehen dann die Weigh-ins an sich los, gehen eine Dreiviertelstunde. Und dann gibt's eine halbe Stunde Q&A mit Alexander Gustafsson, Luke Rockhold, Brad Pickett und Ramzi Ninjam. So. Mhm. Und wenn ihr dann ganz crazy Typen seid, könnt ihr euch von 17.15 Uhr bis 18 Uhr für ein Autogramm anstellen. Also für die 4 Kämpfer, nicht für mich. Ja, können sie ja gerne machen, wenn sie Bock drauf haben. Ja. Ja, das ist der Freitag. Und am Samstag, falls es da noch offene Fragen gibt, kann ich ja auch mal ganz kurz sagen, die Early Prelims beginnen um 18.30 Uhr und die Halle öffnet ich glaube 17 Uhr. Media Check-in and doors open to the public. Ja, 17 Uhr. Also ab 17 Uhr könnt ihr die O2 World betreten. Entern. Ja, ich habe übrigens gelesen, für also die Akkreditierten gibt's sogar noch ein Dinner von 17 bis 19 Uhr. Das ist Wahnsinn. Ich werde der fetteste Mensch sein, den es gibt nach dieser Fight Night. Das weiß ich ganz genau. Gut, dann kommen wir auf The Burn, Hitler. Ja, da ist er wieder. Dann kommen wir jetzt zu den Kämpfen. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Chris hat es auch schon angedeutet. Viele kannte ich jetzt auch nicht so besonders gut und musste auf YouTube mir ein bisschen was angucken, auf Wikipedia was anlesen und auf Sherdog. Und mir ist aufgefallen, jetzt kurz bevor wir die Sendung aufnehmen, bei manchen ist es mir direkt wieder entfallen. Also das ist kein gutes Zeichen, glaube ich, für den einen oder anderen Kämpfer. Aber los geht's auf jeden Fall mit Viktor Pesta gegen Ruslan Magomedov. Das ist ein Heavyweight-Kampf, kann gut sein. Ja, also wenn du Glück hast, geht's halt gleich richtig zur Sache. Ja, das wäre natürlich cool, wenn es da wirklich gleich mehrere Knockdowns gibt und dann vielleicht ein K.O.-Sieg, das wäre natürlich klasse. Das, was ein bisschen dagegen spricht, ist aus meiner Sicht Viktor Pesta. Ein Tscheche, sehr jung, 23 Jahre alt, 9 Siege, keine Niederlage und sein Stil ist relativ leicht beschrieben. Er versucht, dich zu Boden zu ringen, dann in so eine Crucifix-Position zu kommen und dich dann zu finishen mit seinem Ground and Pound. Das zieht sich eigentlich relativ solide durch seine Kämpfe. Also ich habe mir da, glaube ich, 3, 4 angeguckt und es waren immer wieder zumindest die Ansätze dazu da und häufig dann halt auch ein Finish. Ich sehe es auch gerade in seinem Kampfrekord, zuletzt gegen Lukas Tupa, TKO via Elbows, gegen Soran Krapan, auch TKO via Elbows. Also das ist so sein Stil. Sprich, unter Umständen, wenn du mit Ruslan Magomedov jemanden hast, der gegen das Grappling von Pesta ankommt, kann das natürlich auch ein öder Kampf auf dem Boden sein. Darf man nicht ganz unterschätzen, diese Gefahr eines langweiligen ersten Kampfes. Denn, da kommen wir schon zu Ruslan Magomedov, ein Russe, 27 Jahre, gilt als Riesentalent. 11 Siege, eine Niederlage. Ich habe mir ein paar Sachen von ihm angeguckt und war nicht so begeistert. Also viele Decisions jetzt, wo die Gegner besser werden. Ja, er hat mal gegen Tim Sylvia gewonnen, allerdings ist Tim Sylvia auch nicht mehr der Tim Sylvia, der er mal war, als er noch in der UFC war. Deswegen war ich da relativ unbeeindruckt. Was mich da viel mehr geschockt fast schon hat, ist, dass Magomedov nach dem Kampf gegen Sylvia gesagt hat, ja, so nach 1,5 Runden ging ihm so ein bisschen die Puste aus. Und er musste dann einfach einen Gang zurückschalten. Und da habe ich mir so gedacht, gegen Tim Sylvia geht dem schon die Puste aus. Also, da wirst du dir aber was einfallen lassen müssen, lieber Herr Ruslan. Denn Viktor Pesta ist in best shape, würde ich mal sagen. Also der Typ ist wirklich Top-Athlet aus meiner Sicht. Und ich finde den schon ziemlich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch derjenige, dem ich jetzt so am ehesten hier den Sieg zutrauen würde, wenn ich ehrlich bin. Auch Pesta. Pesta, ja. Auch der hat ja noch eine reine Weste, 9-0-Rekord, ne? Ja, nicht nur deswegen, sondern einfach das, was ich gesehen habe. Magomedov steht halt da und versucht zu boxen. Ja, kann man so sagen. Und er kann auch ein bisschen grappeln und so, ist gar keine Frage. Aber der hat mich nicht begeistert in seinen Kämpfen, die man auf YouTube sehen konnte. Und ich habe nicht so ganz verstanden, wo dieser Hype herkommt. Also das wirkt eher so, als ob die Russen den halt hypen. Und er selber, ja, hat mich jetzt nicht so begeistert. Allerdings Viktor Pesta, der hat mich begeistert. Und der hat übrigens mit Alexander Gustafsson auch im Vorfeld das ein oder andere Mal trainiert. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er grundsätzlich dann jemanden vom Gustafsson-Team da in seiner Ecke haben wird. Aber ja, er begibt sich da schon oder umgibt sich da schon mit den richtigen Leuten, so muss man sagen. Also Viktor Pesta, mal ein Auge auf den haben, mal drauf achten, ob er so macht, wie ich sage, zu Boden, dann Crucifix Position und dann geht's mit Ground and Pound rund. Also das ist mein Tipp für den Eröffnungskampf. Kann geil werden, kann aber auch öde sein. Muss man definitiv so sagen. Ich denke mal im Striking Magomedov mit Vorteilen, aber nicht so gefährlich, was Knockdowns angeht. Jedenfalls in seinen letzten Kämpfen nicht mehr. Sobald es auf den Boden geht, würde ich Pesta im Vorteil sehen. Den nächsten schon? Kampf, ja, Christoph, ach so, wenn du eine Frage hast, kannst du die gerne stellen. Ich wollte abschließend nur noch mal meine Meinung zu diesem Fight sagen. Ja. Abschließend muss ich sagen, ich freue mich doch auf den Kampf. Ich freue mich auch, wegen Pesta. Was man so jetzt rausgezogen hat, da freue ich mich dann doch schon drauf. Ich hoffe natürlich nicht, dass es ein Heavy Ground Game kann geil sein, kann aber auch extrem scheiße sein. Heavyweight Ground Game. Frank Mir, mag ich nicht so gerne. Also ich hoffe, das ist ein Stand-Up-Fight. Ich denke, es wird eher keiner werden, aber du musst dir vorstellen, wenn Pesta dich zu Boden ringt und dann in dieser Crucifix-Position. Dann ist auch Schicht oder was? Dann geht's ab. Also der lässt da fliegen. Das ist nicht dann so ein Zeitlupengekloppe. Ja. Der Typ macht dich dann fertig. Also ich gehe mal davon aus, dass er Magomedov so finishen könnte. So ein Lucky Punch in Anführungsstrichen ist natürlich auch immer drin, ja. Aber wie gesagt, Pesta ist jemand, den sollte man mal auf der Liste haben. Magomedov muss man auch auf seinem Zettel haben, weil einfach wirklich um dem viel oder ja, der wird halt wirklich groß gehypt. Warum? Keine Ahnung, aber es ist halt so. Also ich habe nichts gesehen auf YouTube, was mich jetzt wahnsinnig begeistert bei Ruslan Magomedov. So, dann kommen wir zum nächsten Kampf. Das ist ein Featherweight-Kampf und beide Kämpfer sind eigentlich bekannt. Andy Ogle und Maximo Blanco. Mhm. Andy Ogle kennt man natürlich von Ultimate Fighter. Da ist er in Erscheinung getreten als tougher Engländer. Bisschen so ein Dirty Fighting Stil hat er. Das ist im Endeffekt auch alles, was Andy Ogle kann. Also das ist halt so ein tougher Typ, den du wirklich zu Brei schlagen musst, bis der dann endlich mal ja irgendwie gefinisht wird oder so. In seinem letzten Kampf hat er verloren durch Submission gegen Charles Oliveira. Aber auch da kann ich mich erinnern, war relativ, ja, wie soll man sagen, robust. Also den findest du nicht so einfach. Ja, er hält halt immer wieder die Birne hin, er sucht den Kampf, er sucht den Schlagabtausch, er versucht im Endeffekt schon eine Show abzuliefern. Es funktioniert nicht immer so richtig gut und es ist auch nicht ganz so spannend, seine Kämpfe. Ich kann es dir nicht erklären, es wirkt halt immer alles so Brawler-mäßig, ja. Also er geht schon rein in die Clinchs und er versucht sich da immer auch in aussichtslosen Situationen mit Schlägen zu wehren und scheut keinen Schlagabtausch, das macht er alles. Aber so richtig aus dem Häuschen bin ich nicht, wenn ich Andy Ogle sehe. Ja, also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die UFC für ihn eine Nummer zu groß ist. Aber das kann auch täuschen, weil im Haus bei Ultimate Fighter fand ich ihn zum Beispiel eigentlich sehr gut. Nicht eigentlich, sondern ich fand ihn sehr gut. Und jetzt gegen Cole Miller und gegen Charles Oliveira, ja, da lief's halt nicht so gut zuletzt. Ja, auch gegen Corisani lief's nicht gut. Da hat er aber wenigstens noch eine Split-Decision verloren. Also war ein engerer Kampf. Aber jetzt zum Schluss, ich will nicht sagen, es geht hier um seinen Job, denn er ist, denke ich mal, wichtig für so eine europäische Card. Aber ja, jetzt will ich schon mal irgendwas von ihm sehen, dass ich das Gefühl bekomme, der ist zu Recht in der UFC. Ja, also nur UFC-Fighter sein, weil ich mal bei Ultimate Fighter mit dabei war, das reicht mir dann als Anmachgrund, sage ich jetzt mal, nicht bei Andy Ogle. Aber sein Gegner, auf den freue ich mich. Maximo Blanco, auch er hat in der UFC seine Probleme gehabt, definitiv. Aber das, was er davor in Japan gezeigt hat, ist outstanding. Also der Typ hat's einfach so dermaßen drauf, was Kicks, Flying Knees, Spinning Kicks, Schlagabtausch, alles was Spaß macht in der UFC und bei MMA, verkörpert er letzten Endes. Aber er kann's irgendwie bislang nicht in der UFC abrufen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt so ein Gegner wie Andy Ogle Maximo Blanco in die Karten spielt. Eben weil Andy Ogle nicht zurückgeht und versucht ständig irgendwie zu clinchen, sondern weil er halt auch den Kampf sucht, hoffe ich, dass Maximo Blanco uns dann endlich mal wieder sein altbewährtes und bekanntes Spektakel liefert. Also wirklich, das waren mit die geilsten Videos, die ich bei YouTube gefunden habe, über Maximo Blanco, auch ein unheimlich sympathischer Typ, der aus Venezuela geflohen ist, weil er zur Armee sollte. Und er gesagt hat, nö, ich kämpfe nicht, also bei der Armee. Und ist abgehauen. Darf auch nicht wieder nach Venezuela zurück, weil sonst kerkern sie den sofort ein. Allein das macht ihn schon wahnsinnig sympathisch, wenn du mich fragst. Und ja, er hatte ein bisschen Pech, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, er wurde disqualifiziert im Kampf gegen Akira Kurosani, als er mit diesem Knee-Kick, als Kurosani eine Hand am Boden hatte. Der lag auf dem Boden und dann hat er mit dem Maximo Blanco Corsani mit seinem Knie am Kopf getroffen und wurde disqualifiziert. Ja. Daran kann man sich vielleicht noch erinnern. Ja, aber ich hab's, also auf den wirklich richtig Bock. Maximo Blanco, und ich hoffe so sehr, dass dieser Fight das abliefern kann, was ich mir erhoffe. Einfach so ein richtig spektakulärer, toller Kampf. Vielleicht sogar mit einem Finish. Kann man hier definitiv nicht ausschließen. Aber die beiden haben wirklich das Potenzial, eine geile Show zu liefern. Ja. Da bin ich auch wirklich gespannt. Vor allen Dingen endlich mal Star Power, hätte ich jetzt was gesagt. Maximo Blanco ist schon peinlich, aber nee, ja. Freue ich mich auch drauf. Es ist schon Star Power, weil er halt eben in Japan für Furore gesorgt hat. Also diese Videos, die du bei YouTube findest, aus seiner Japan-Zeit, die sind wirklich beeindruckend, was er da zeigt. Ich meine, klar, die Gegner sind ein anderes Kaliber gewesen, Aber ja, jetzt, wenn ich jetzt hier so gucke, er hat gegen Pat Healy verloren bei Strikeforce. Er hat gegen Marcus Brimage verloren in der UFC. Gegen Akira Kurosani wurde er disqualifiziert und dann gegen Felipe Arantes hat er, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, auch eine Decision verloren. Ja, es wird jetzt mal Zeit für Maximo Blanco, dass er das abruft, was ihn ausgezeichnet hat, und ich hoffe, dass Andy Ogle einfach diesen Kampf mitgeht und die beiden uns einen richtig geilen Schlagabtausch liefern werden und die Crowd zum ersten Mal so richtig zum Kochen bringen werden. Potenzial ist definitiv da. Hast du da noch was zu sagen zu diesem Kampf? Absolut nicht. Eine Frage? Absolut gar nichts. Dann kommen wir zum Welterweight-Kampf und mit deutscher Beteiligung. Und da kann ich gleich sagen, also falls ihr es nicht wusstet, es sind zwei Deutsche auf dieser Card, Peter Sobotta und Nick Hein. Und Peter Sobotta ist mir wirklich ans Herz gewachsen fast schon. Das ist so ein sympathischer Typ. Und ich freue mich so sehr, dass der auf dieser Karte ist. Übrigens ist das auch der Grund, warum ich Peter Sobotta wirklich herbeisehne. Seinen Kampf herbeisehne, weil der mir so ans Herz gewachsen ist irgendwie. Der ist einfach ein Sympath. Man will sehen, dass er in der UFC Erfolg haben kann, gewinnen kann. Er ist auch jemand, der, denke ich mal, als MMA-Aushängeschild hier in Deutschland eine gute Figur machen könnte und auch macht bereits. Also so, ich denke mal, auf lokaler Ebene ist das, lokal meine ich jetzt Europa, ist das definitiv jemand, der schon einen gewissen Stellenwert hat. Er hatte einfach ein bisschen Pech mit seinem UFC-Debüt, dass er gleich die ersten drei Kämpfe verloren hat. Das war natürlich ein bisschen unglücklich für ihn. Er hat selber dann im Interview gesagt, es war zu früh. Er ist einfach zu früh zum ersten Mal dann bei der UFC angetreten. Und mal was zu seinem Kampfstil, falls jemand Peter noch nicht gesehen hat, ist ein klassischer Grappler, BJJ natürlich, ist auch das, was ihn auszeichnet. Also wenn er jemanden finisht, dann durch Submission. Also ich muss mal gucken, doch, er hat einen TKO-Sieg auf seinem Konto, zwei, drei, vier, aber alle schon lange zurück. Seinen letzten TKO-Sieg hat er gegen Kerim Absalov errungen, allerdings 2008. Also ist schon sehr, sehr lange her. Also sprich, er wird wahrscheinlich nicht die Leute aus den Stühlen reißen. Kann man das so sagen? Aus dem Hocker hauen. Weiß ich nicht. Ja, ich habe auch zuerst überlegt, aber aus dem Hocker hauen klingt jetzt auch komisch. Aber es ist richtig, wa? Aus dem Hocker hauen. Ja, also das wird nicht der Fall sein. Glaube ich jedenfalls nicht. Also ich denke, der Kampf wird viel auf dem Boden stattfinden. Und da sehe ich auch die beste Chance für Peter, diesen Kampf zu gewinnen. Denn sein Gegner, Pavel Pavlak, kam mir jetzt nicht so vor, als ob der... er hat zwar 10 Siege auf seinem Konto, noch keine Niederlage, aber nichts, was mich beeindruckt hat, habe ich da gesehen. Also, was, wenn überhaupt was gefährlich ist von Pavel Pavlak, dann sind das auch seine Elbows am Boden, ähnlich wie Pesta. Also, der finisht unheimlich viele Gegner mit Elbows am Boden. Pavel Pavlak. Also, das gucke ich auch mal bei ihm im Rekord. 1, 2, wie Matt Brown gegen 3. Ja, aber das sind schon richtig heftige Elbows. Also Matt Brown ist ja dann mehr so dieses klassische Ground and Pound und er knüppelt dir halt wirklich die ganze Zeit die Ellbogen gegen die Schläfe. Also das ist was ihn irgendwie auszeichnet, diese Elbows am Boden. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich Peter Sobotta einfach, was Wrestling und Jiu-Jitsu angeht, überlegen. Jedenfalls das, was ich jetzt so gesehen habe. Mein Pavel Pavlak wird mit Sicherheit eine Berechtigung haben, warum er in der UFC kämpft, und andere werden das besser einschätzen können, ob er da mithalten kann. Aber das, was man im Internet sehen konnte an Videos, hat mich nicht von den aus dem Hocker gehauen. So, hat mich nicht aus dem Hocker gehauen. Bei Peter Sobotta wirklich großartiges Grappling und Jiu-Jitsu. Also das ist halt, sehr wahrscheinlich wird dieser Kampf viel am Boden stattfinden und über die volle Distanz gehen. Gehe ich schwer von aus. Also eher ein Upturner. Vielleicht haben wir Glück und durch die Stimmung und so, ja, beginnt der Kampf so eine Eigendynamik zu entwickeln und dann geht's halt einfach rund. Weißt du, dass sich Pavel Pavlak davon anstecken lässt und Peter Sobotta, und das Ganze dann einfach noch ein bisschen dynamischer wird, aber ich gehe davon aus, dass es so ein typischer Ground Game Fight wird. Also ja, eigentlich alles andere würde auch für Peter Sobota keinen Sinn machen. Er ist halt einfach einer der Top Wrestler und einer der Top Jiu-Jitsu Guys hier in Deutschland und in Europa. Also für ihn muss dieser Kampf im Endeffekt ja auf dem Boden enden letzten Endes. Ich glaube schon, dass er versucht, Pavlak zu Boden zu reißen und ihn dann da fertig zu machen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da anfängt, groß eine Striking-Show abzuliefern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich will nicht Abtörner sagen, weil er halt ein Deutscher ist, Peter Sobota, aber ich gehe nicht davon aus, dass das der Fight of the Night wird. Okay. So kann man es mal sagen. Aber ich freue mich halt auf Peter Sobota, weil das ist ein klasse Typ. Das ist wirklich ein großartiger Typ. Da lohnt sich's auch, auf YouTube mal ein bisschen rumzustöbern. Der macht ab und zu auch mal so einen Videoblog und so. Super Typ. Also, den sieht also man einfach gerne. Also, er pflegt seine Community, seine Fans, wenn er sie dann schon groß hat, eine große Fanbase. Ja. Naja, er hat eine große Fanbase. Er hat auf Facebook geschrieben, dass man in Balingen, da kommt er ja her, und da ist auch sein eigenes Gym, das sich Planet Eater nennt. Hat er allein 250 Karten verkauft. Und Balingen ist jetzt nicht gerade eine Metropole. Also falls das jemand nicht kennen sollte, das liegt wirklich im tiefsten Baden-Württemberg, auf der Alp, auf der Schwäbischen, und sehr konservativ. Und wenn du da 250 Leute mal so mobilisieren kannst, finde ich schon stark. Doch, Peter Sobota muss unterstützt werden, auch wenn der Kampf, wie gesagt, nicht ein Matt Brown-Eric-Silver-Fight werden wird. Wer weiß, aber wahrscheinlich nicht. Aber alle, die da sind in der Halle, ihr müsst Peter Sobota unterstützen. Er ist ein klasse Typ und er gehört unterstützt. Punkt, aus, Ende. Und ich lege mich hier fest, Peter Sobota gewinnt das Ding. Ich habe nur ein bisschen Sorgen mit diesen Elbows von Pavel Pavlak. Alles andere, glaube ich, kriegt Peter in den Griff, aber diese Elbows sind nasty, sagt man, glaube ich. Eieiei. Ja, hast du da eine Meinung zu? Peter Sobota, der Patrick Storck feiert ja Sobota auch schon ab. Er malt ein Sign für ihn und alles. Ich kenne ihn natürlich nicht, bin aber jetzt schon Fan von ihm. Doch, also guck dir, pass mal auf, du kannst Folgendes machen. Wenn die Fight Night läuft, dann guckst du dir einfach seinen Videoblog an, so lang. Und zur Decision schaltest du wieder ein. Dann wirst du ihn lieben. Was? Naja, weil der Kampfstil wird dir nicht gefallen. Ich kenne dich ja nun ein bisschen und ich weiß, dass du nicht so sehr auf Grappling stehst. Deswegen sage ich, der Kampfstil wird dir nicht so sehr gefallen, aber der Typ an sich ist halt einfach ein toller Typ. So meine ich das. Deswegen guck dir lieber seinen Videoblog an und die Kämpfe guckst du dir einfach dann immer nur die Decision an. Ich werde es nicht so machen. Ich werde mir den Fight natürlich angucken, aber mir im Vorfeld, glaube ich, schon mal das ein oder andere angucken. Auch der Degro feiert ihn im Chat ab. Also das scheint wohl in Deutschland schon eine definitive Base zu haben. Wir kommen ja nachher noch zu Nick Hein, aber das ist für mich möchte mich nicht zu sehr festlegen, aber ich bin halt Peter Sobota-Guy. So sage ich es jetzt einfach mal. dann kommen wir zum Bantamweight-Kampf und wahrscheinlich zum, das muss ich mal gucken, eigentlich zum besten Kampf oder bekanntesten Kampf hier bei den Prelims, würde ich mal sagen. Yuri Alcantara gegen Won Lee ist für mich von den Namen her der bestbesetzte Kampf bei den Prelims. Definitiv eigentlich schon fast mit Maincard-Status würde ich den versehen. Yuri Alcantara, jetzt muss ich mal kurz die Rübe anstrengen, was ich von dem alles gesehen habe. Also, ich weiß halt, als er gegen Faber gekämpft hat im August, alle gedacht, der wird eine harte Nuss für Faber. Na, er war auf jeden Fall als Prüfstein angedacht, ob Uriah Faber wieder so weit ist und den nächsten Schritt gehen kann. Und Alcantara ist ein legiter Gegner, sage ich jetzt mal, für Uriah. Und der wird Faber vor viele Probleme stellen. Und das hat er auch. Er hat einen guten Kampf abgeliefert gegen Uriah Faber. Aber Faber war einfach on the roll zu diesem Zeitpunkt und hat ihn dann via Decision besiegt. Aber gegen Wilson Hayes hat man gesehen, dass Yuri Alcantara definitiv was drauf hat gegen Ilarde Santos. An diesen Kampf kann ich mich leider nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch bei den anderen Kämpfen, da hat man natürlich auch nichts gefunden bei YouTube. Klar, die ganzen UFC-Kämpfe findest du natürlich jedenfalls nicht unter dem Namen Yuri Alcantara UFC 142 oder so, da findest du nichts. Aber der Typ ist sehr, sehr stark, ist ein sehr, sehr guter Gegner für eben Won Lee. Und Wan Lee kommt halt aus dem Taekwondo-Bereich, hat aber auch gute Grappling-Fähigkeiten. Jiu-Jitsu ist nicht ganz schlecht, aber ja, zeichnet sich wahrscheinlich dann eher durch sein Taekwondo und, ach, wie heißt denn das nochmal hier, Muay Thai aus, würde ich mal sagen. Gegen Nam Phan haben wir das ja auch gesehen, da ist er ja abgegangen wie ein Zäpfchen in der ersten Runde und man hat echt, also kaum Luft holen können, was er da für eine Pace gegangen ist. Ich glaube, das wurde ihm hinten raus dann auch so ein bisschen zum Verhängnis, er hat nicht ganz das weiterhin dann abrufen können, wie in der ersten Runde gegen Nam Phan, aber es hat dann natürlich noch gereicht, um den Kampf zu gewinnen. Er selber hat jetzt ein Interview gegeben, hat gesagt, ich werde euch alle überraschen. Und irgendwie liegt das so ein bisschen in der Luft. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass Wan Lee dieser Kampf gegen Nam Phan unheimlich viel gebracht hat. Also, dass er halt einfach gemerkt hat, er kann mit guten Kämpfern mithalten, er kann ja eine gewisse Pace gehen. Er wird natürlich auch gemerkt haben, okay, die erste Runde habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben, das wird er jetzt sich dann ein bisschen besser einteilen. Aber prinzipiell gehört er in die UFC und ist auch im Bantamweight, denke ich mal so, unter den Top 20 anzusiedeln, aus meiner Sicht. Ja. Und Alcantara, ich glaube, auf 7 gerankt, weiß nicht, ob du gerade das Ding offen hast, ja, ist da auch zurecht gerankt. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Bantamweight jetzt nicht ganz so deep ist, also wie andere Gewichtsklassen mal vielleicht. Aber Alcantara ist definitiv eine Nummer, die man nicht außer Acht lassen sollte. Ein Sieg jetzt gegen Wan Lee wäre für Alcantara natürlich unheimlich wichtig, um vielleicht für einen Titelkampf dann sich irgendwie da mal zu qualifizieren. Also nicht in naher Zukunft, aber so ein Wan Lee musst du definitiv besiegen, wenn du mal in der UFC um den Titel kämpfen möchtest, würde ich jetzt so behaupten. Also ich glaube, wenn alles normal läuft, gewinnt das Ding Alcantara, aber Wan Lee hat definitiv die Möglichkeit, hier ein Upset zu landen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und so vom Fighting-Style her könnte das potenzieller Fight of the Night werden. Also das ist wirklich auch ein Kampf, den man sich angucken sollte, der spektakulär sein könnte. Ja, immer natürlich auch die Möglichkeit vorhanden, dass das Ding am Boden dann ja mit diversen Jiu-Jitsu-Moves so ein bisschen die Geduld strapaziert. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, hier kommen wir auf unsere Kosten und das wird der zweite Kampf sein, den man sich nicht entgehen lassen sollte bei diesen Prelims. Andy Ogre gegen Maximo Blanco und dann eben Yuri Alcantara gegen Wan Lee und Peter Sobota muss man sich auch angucken. Also das ist ja klar. Aber einfach so vom Excitement-Faktor her, Yuri Alcantara, Wan Lee ist für mich, was Prelims angeht, der Kampf, ja, wo ich meine größten Hoffnungen habe, wirklich ein Spektakel zu sehen. Doch, würde ich so sagen. Hast du noch irgendeine Meinung? Die beiden hast du ja auch schon kämpfen gesehen. Yuri Alcantara würde ich in dem Fall als auch. Ich war wirklich extremst enttäuscht. Ich war ja sogar damals der Meinung, er wird Uriah Faber stürzen. Da glaube ich aber schon, dass der jetzt auch definitiv was beweisen muss. Gerade in der Division, wo so viel nach oben geht an. Also Wan Lee wird da, denke ich mal, keine Chance haben. Ja, ich denke, dass er schon nicht auf Augenhöhe ist, aber ein Prüfstein sein kann für Alcantara. Es wird, glaube ich, kein leichtes Ding für ihn. Also für Alcantara. Ich glaube, ich mag den Kampf. Ich freue mich auf diesen Kampf. Definitiv. Sollte man sich auch angucken, sollte sich da noch. Ist auch so ein So-and-So-Guy. Ich gucke mir gerade die. Wer? Wan Lee. Ja, er hat Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Ja, er hat so ein bisschen seine Probleme gehabt, als er dann in der UFC endlich war. Und auch zum Beginn seiner Karriere lief es dann nicht ganz so gut. Aber dieser letzte Kampf, da hat man Wan Lee in einer Verfassung gesehen, so gut war er noch nie zuvor. Also so gut habe ich ihn noch nie vorher gesehen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er das mindestens halten kann, wenn nicht sogar ausbauen. Wenn er das halten und oder sogar ausbauen kann, dann ist er definitiv ein schwerer Gegner für Alcantara. Wenn er natürlich ja Performances abliefert wie Ende 2011 oder so, ja, dann wird er das Ding wahrscheinlich sang- und klanglos verlieren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Yuri Alcantara mit der Zeitverschiebung und so weiter, Wan Lee kommt aus England, ist auch nochmal ein kleiner Faktor, den man mit bedenken muss. Vielleicht ist es ein kleiner Vorteil für ihn. Ja, also wie gesagt, hier ist ein Upset möglich. Der Kampf sollte eigentlich klasse werden. Wenn ihr Geld setzen wollt auf Alcantara, wenn er Geld übrig hat, habt auf Wanli. So kann man sagen. Nächster Kampf ist ein Middleweight-Kampf. Magnus Sedenblatt gegen Krzysztof Jotko. So. Also dieser Sedenblatt ist auch ein wahnsinnig sympathischer Typ. Ist klar, ist ein Schwede, die sind ja fast alle sympathisch. Und der hat auch ein paar Striking-Skills, die nicht allzu schlecht sind. Hat auch eine Zeit lang relativ häufig via TKO gewinnen können. Aber ich glaube, dass er eher ein Ground-Spezialist ist. Also auch eher den Kampf auf den Boden verlagern will gegen Jotko. Die Frage ist halt, Jotko ist auch am Boden sehr, sehr stark. Ist das vielleicht ein Problem für Sedenblatt, dass Sedenblatt, dass er am Boden schwächer ist als Jotko und sich denkt, komm, wir tragen diesen Kampf lieber in der Striking-Position aus, da habe ich bessere Chancen, aber Jotko ist halt wirklich, was Jiu-Jitsu und Wrestling angeht, ist er schon sehr, sehr stark. Also ich denke mal, dass Jotko Sedenblatt zu Boden ringen wird. Und dann bin ich einfach mal gespannt, was sich dann am Boden entwickelt. Also dieser Sedenblatt ist auch am Boden nicht gerade schlecht. Das kann man definitiv nicht sagen. Hat jetzt auch eine lange Zeit ich gucke hier nebenbei gerade, was der noch nebenbei für einen Kampfrekord hat. Warte mal, da wollte ich nämlich gerade irgendwas noch gucken. Genau. Ach, gegen Jared Hamman. Habe ich nicht gesehen, den Kampf. Also Chris, wenn du überhaupt nichts mehr sagst, dann ist es ein bisschen blöde für mich. Ach so, ich bin, der Chat ist so unfassbar interessant. Ja gut. Also, auf jeden Fall. Ja, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Siehste. Naja, wenn du hier überhaupt nicht mitmachst. Was soll ich denn da sagen? Ich kann ja den Namen nicht mal aussprechen. Nebenbei habe ich mir hier noch so einen Assistenten angeheuert, der mir die Namen erstmal vorliest. Ja, aber so kann, wenn du dann auch nichts hörst und überhaupt nichts da wissen willst. Hör doch zu! Ja. Also dann geht's aber los. Ja. Naja, werden wir sehen. Also bei diesem Kampf glaube ich, dass da viel auf dem Boden stattfinden wird und Jotko seine Vorteile haben wird, was Jiu-Jitsu angeht, die ausspielen wird und Sedenblatt via Decision dann besiegen wird. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf uns aus dem Hocker haut. Ich glaube eher, dass das so ein typischer Kampf ist, wo man sich dann mal mit Leuten unterhalten kann oder aufs Klo gehen kann oder ja, weiß der Kuckuck was machen kann. Ich weiß nicht. Also das ist kein Kampf, auf den ich mich freue. Vielleicht noch ein bisschen mehr als auf den... Nee, das ist der Kampf, auf den ich mich am wenigsten freue. Punkt. So, und dann kommen wir zum Prelim-Main-Event. Lightweight, Nick Hein gegen True Dober. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Nick Hein, ich bin nicht der größte Nick Hein-Fan. Ich weiß auch nicht, warum. Also der gibt sich auch eigentlich... Du hast auch ein paar Interviews gesehen mit ihm, wo er sich ein bisschen steif gab oder so ein bisschen... Was hast du da gesagt? So ein bisschen... Nee. Nicht so nahbar gab oder was? Nee, gar nicht. Was ich gesehen habe, war einfach schlecht geführte Interviews von den Leuten, die ihn interviewt haben. Damit meine ich nicht Ground and Pound. Ist auch egal, wen ich damit meine. Aber es waren die von Ground and Pound machen sehr, sehr gute Interviews mit Nick Hein. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es gab auch andere, eher kleinere Seiten, die ihr Glück versucht haben. Und das war dann nicht ganz so gut. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, wo ich mir dann denke, nachher sieht es bei mir genauso aus und dann lässt man es am besten lieber. So, Nick Hein, sehr sympathischer Typ auf den ersten Blick, aber irgendwie funktioniert er bei mir nicht so richtig. Irgendwas stört mich an ihm, ich weiß auch nicht warum. Er ist natürlich ein Top-Athlet, top durchtrainiert. Was am Bulle ist, vielleicht stört dich. Nee, gar nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ist auch egal, warum. Ich bin ja hier nicht der ausschlaggebende Grund, warum man einen Kämpfer gut oder schlecht finden sollte. Bei mir klickt er nicht so richtig. Kurz was zu seinem Kampfstil. Auch er, denke ich mal, am Boden besser aufgehoben, ist natürlich ein Judoka, sprich Takedowns und so, da muss True Dober sehr aufpassen. Nick Hein hat, denke ich mal, gute Chancen, True Dober zu Boden zu bekommen und dann da auch mit Ground and Pound True Dober zu finishen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch genau die Taktik sein wird. Was Nick Hein gerne macht, ist, dass der Gegner praktisch mit dem Gesicht, mit dem Bauch auf der Ringmatte liegt und er sitzt oben drauf, beide Hooks eingehakt und dann bearbeitet er die die Ohren oder ja die rechte und die linke Seite des Kopfs, um dann irgendwann mal seine Hand runter zu schieben und einen Guillotine-Joke anzusetzen. Das macht Nick Hein, habe ich jedenfalls auf YouTube häufiger sehen können, ganz gerne. Und ja, ich denke, wenn der Kampf... Ja, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Dann sage ich lieber erstmal was zu True Dober, weil da will ich mich doch noch nicht so festlegen. True Dober hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bin sogar ein richtig kleiner True Dober-Fan geworden, auch sehr sympathischer Typ. Und was ich bei ihm so cool finde, er ist halt wirklich diese richtig üble Schule, oder ja, der ist einfach wirklich diese richtig üble Schule durchlaufen und hat in irgendwelchen Turnhallen gekämpft, auf Parkplätzen. Dann siehst du bei einem so einem Video, wie sich im Hintergrund plötzlich Leute im Publikum prügeln und so. Also er hat wirklich also so den richtigen Dreck. Wie bei Warrior so ein bisschen, diese Ja, er hat so richtig den Dreck fressen müssen, um irgendwann in der UFC zu landen. Und er kommt auch übers Muay Thai, Taekwondo. Das merkt man auch an seinem Kampfstil. Er ist allerdings, finde ich, zu ungefährlich mit seinem Striking und auch mit seinen Headkicks und so. Also da habe ich mir mehr erhofft, als ich das erste Video gesehen habe. Und es hat sich dann relativ schnell als Trugschluss rausgestellt. Er ist schon stark, was Striking und so angeht, aber glaube ich nicht, dass da Nick Hein sich Sorgen machen muss. Er kann auch einen Kampf am Boden führen, hat True Dober auch bewiesen. Also Grappling... Und ja, würde man sagen, Basic Jiu-Jitsu-Qualitäten hat er schon, aber ist jetzt, denke ich mal, am Boden Nick Hein unterlegen. So. Ist natürlich jetzt die Frage, schafft es True Dober, Nick Hein zu so einem Stand-Up-Fight oder das aus ihm rauszukitzeln, oder lässt sich Nick Hein da auf nichts ein und ringt True Dober zu Boden mit irgendeinem Judo-Move und finisht ihn da. Das könnte hier die Story des Fights werden. Also, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich finde, True Dober ist schon ein guter Prüfstein für Nick Hein. Die beiden sind sich auch sehr ähnlich, so körperlich und so weiter. Ich guck mal gerade, was die Körpergröße angeht. Ja, selbst da sind sie gleich. Also, das sind sich sehr ähnliche Kämpfer optisch. Am Boden Vorteile für Nick Hein. Und beim Striking, das, was ich jetzt bei YouTube gesehen habe, würde ich True Dober Vorteile einräumen. Aber ich denke mal, da wird Nick Hein auch dran gearbeitet haben. Ich glaube, dass es aber sehr wichtig ist, dass Nick Hein hier gewinnt. Einfach so für die UFC in Deutschland. Also ich glaube schon, dass das Aushängeschild ist, was man gerne präsentieren möchte seitens der UFC. Merkt man einfach die ganzen Interviews, die er jetzt gibt. Die lupenreine Weste, die er ja letzten Endes auch mit sich bringt. Und ich glaube, dass die UFC kein Problem damit hätte, wenn Nick Hein True Dober vielleicht beeindruckend finishen kann, von mir aus auch am Boden. Kannst du dir gut vorstellen, dass er mit einem eventuellen spektakulären Sieg von Sobota oder Hein sich so ein kleiner Deutschland-Hype entwickeln könnte in den Medien, so ein bisschen? Nee. Gut. Das sehe ich nicht. Weiß man nicht. Also, ich sehe da überhaupt keinen Grund, warum Nick Hein jetzt die UFC in Deutschland populärer machen sollte. Sehe ich nicht. Das sind sympathische Typen soweit. Den einen mag ich mehr als den anderen, aber das ist auch völlig Latte. Aber es sind halt einfach normale Jungs so. Also die ist jetzt kein Conor McGregor oder so. Weißt du, das glaube ich bräuchte man dann. So ein Extrem vielleicht. Mhm. Was man bei Nick Hein dazu sagen muss, diese eine Niederlage, die er erlitten hat, die kann man im Endeffekt vernachlässigen. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, war das so eine Geschichte. Ach nee, Quatsch. Das war der No Contest gegen Bloch. Da gab's No Contest, weil er einen Cut überm Auge hatte. Ich dachte, das war seine Niederlage. Aber da bin ich. Nee, es war nicht so eine Niederlage, die er hatte. Nee, also insgesamt ist Nick Hein definitiv schon ein interessanter Kämpfer, den man jetzt mal beobachten muss. Warum er jetzt hier diesen Main-Event-Spot bei den Prelims kriegt, erschließt sich mir nicht so ganz. Also ich verstehe natürlich schon, warum sie es machen, aber ja, Alcantara gegen Von Lee ist für mich da eher der Prelim-Main-Event. Aber gut, jetzt machen sie es halt so und dann sind wir mal gespannt, was Nick Hein da abliefert. Er hat mit True Dober definitiv einen Gegner, der nicht zu leicht ist und auch ein bisschen einen Namen hat, ja, muss man so ein bisschen relativieren, ist jetzt kein wahnsinnig bekannter Gegner, aber man sollte den nicht unterschätzen, definitiv nicht. True Dober ist tough, das wird ein harter Test, aber den kann er schaffen. Nikain. Ja. Schön. Muss man so sagen. Grundsätzlich, aber natürlich sind wir für die Deutschen, ne? Ja, bei Nikain gegen True Dober, ich mag den True Dober einfach. Also, finde den Kampf ist für mich ein bisschen scheiße, einfach da jetzt zu sagen, nee, ich bin für True Dober. Also du wärst, würdest dich für beide freuen. Ja, aber so tendenziell eher für True Dober. Ich weiß nicht, ich finde den wahnsinnig super, den Typen. Mag den. Und ich bin ja da nicht so ganz mit, muss dann hier für Deutschland sein. Mir ist es dann fast egal, für mich persönlich. Ja, aber komm, es ist UFC in Berlin und ich denke mal, das wäre wichtig, wenn beide Deutsche ihre Kämpfe gewinnen und dann bin ich auch für Nikain. Dann habe ich mich halt selber überzeugt. Wisse. Vielleicht überzeugt er dich ja auch selbst. Boah. Durch einen Showtime-Kick und einen doppelten Turlup. Man weiß es ja nicht. Ja, klar, alles ist möglich. Also das darf man natürlich hier nicht, in Stein gemeißelt sehen. Aber prinzipiell die Prelims, Pesta gegen Magomedov könnte gut werden, aber wahrscheinlich eher am Boden der Kampf. Ogle gegen Maximo Blanco, da habe ich Hoffnungen, dass er gut wird. Sobota gegen Pavlak, 3-Runden-Decision-Kampf, sage ich da mal voraus. Alcantara gegen Lee, sollte ein spektakulärer, guter Kampf werden. Sedenblatt gegen Jotko, my ass. Und Nikain gegen True Dober, vermutlich eher auch ein Kampf, der auf dem Boden stattfindet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Nikain True Dober da auch finishen kann. Also ja, die Prelims werden wahrscheinlich nicht in die Geschichte gehen als geilste Prelims der Welt. Aber alles ist möglich und es sind ein paar interessante Leute mit dabei. Aber weißt du, was mir in der Card sehr gut gefällt? Nee. 10 Kämpfe. Ja. Das finde ich schön. Ich mag, das ist eine schöne Zahl. Also gefällt mir gut. Wird kompakt weggeguckt. Was man noch kurz sagen muss, beinahe hätte es ja noch ein dritter Deutscher mit auf die Card geschafft, nämlich Max Koga, der gegen Niklas Bäckström verloren hat. Und es gab diesen Kampf im März, also nicht vor allzu langer Zeit. Und es hieß wirklich so ein bisschen, also der Sieger ist wahrscheinlich derjenige, der dann in die UFC kommen wird, obwohl man damals natürlich noch nicht wusste, dass Tavares ausfällt. Ja. Und Koga hat diesen Kampf relativ schnell verloren gegen Niklas Bäckström. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er den Kampf gewonnen hätte, hätten wir ihn gegen den Nimak gesehen. Hätte gut sein können, ja. Wollte ich nur noch kurz mit anbringen, weil Max Koga sollte man auch so ein bisschen auf der Rechnung haben, was UFC angeht. Aha. Jetzt mit seiner Niederlage, okay, aber ist ein guter Junge. Nein. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Prelims näher bringen. Ich habe mir das jetzt doch ein bisschen anders vorgestellt. Also, nö, ich habe mir das genauso vorgestellt. Wusste jetzt nicht, dass der Chris da gar nichts zu sagen hat. Da habe ich nichts zu sagen. Wenn ich keinen kenne, kann man nichts dazu sagen. Ja, das stimmt. Aber gut, so ist es nun mal. An und für sich habe ich das meiste, denke ich mal, zusammenfassen können. So sieht es nämlich aus. Und nächste Woche Mittwoch bei der Main Card, denke ich mal, wird der Chris den einen oder anderen dann auch schon mal gesehen haben, oder? Ja, so. Selbstverständlich. Ich habe mich jetzt ein bisschen in TJ Dillashaw verliebt, der ja jetzt so ein kleiner Kasper wird. Gar nicht, auch da kämpft in Berlin. Hä? Auch gar nicht in Berlin kämpft. Ich denke, wir reden jetzt von der Pay-Per-View am Samstag. Nee. Mittwoch machen wir eine Ausgabe, die nennt sich dann. Ach, Mittwoch, ja. Nee, die meine ich. Ich meine aber eigentlich den Dienstag, weil da kann ich nämlich auch was dazu sagen. Und zur Maincard, jetzt in Berlin, da kenne ich. Naja, gut. So. Warten wir es mal ab. Tja. Dann machen wir es. So, tschüss. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin ja wahnsinnig enttäuscht jetzt von dieser Sendung. Ja, mein Gott. Ja, das ärgert mich. Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber ich habe dazu nichts zu sagen. Ihr habt da nichts zu sagen, was soll ich denn da sagen? Nee, du hast ja auch schon häufiger mal nichts zu irgendwas zu sagen gehabt. Und trotzdem so ein bisschen wenigstens mitgemacht. Ja, aber da, also ein Interesse kann man da im Grunde genommen auch sich gar nicht aus den Nägeln ziehen. Na gut. Dann bis demnächst. Tschüssi. Radio.